Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Polizisten mit Schreckschusswaffe bedroht, Marion-Dönhoff-Gymnasium gewinnt Chorwettbewerb und VC-Damen siegen in Langenfeld. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Das Marion-Dönhoff-Gymnasium hat den zweiten Sing-Mit-Chor-Wettbewerb vom Lions Club Hoya gewonnen. Das Ensemble um Chorleiterin Gudula Kuban setzte sich gestern in Bruchhausen-Vilsen gegen die Mitbewerber aus Sulingen, Stolznau, Süke und den Stadtnachbarn der Albert-Schweitzer-Schule durch. Neben dem Wanderpokal Goldener Lion gab es für das MDG ein Preisgeld von 1.500 Euro. Dr. Inge Bast-Kämmerer ist neue Samtgemeindebürgermeisterin in Marklohe. Mit 68,13% gewann die Herausforderin von Gemeindedirektor Fritz Jansen die gestrige Wahl. Jansen erhielt lediglich 31,86% der Stimmen. Ein deutlicheres Ergebnis, als es die meisten oder auch die neue Bürgermeisterin selbst erwartet hatten. Ich habe natürlich gehofft zu gewinnen, deswegen bin ich angetreten. Und 50 Komma wäre mir ausreichend gewesen, aber dieses Ergebnis gibt mir natürlich wirklich viel Ansporn. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt alle zusammen die Samtgemeinde nach vorne bringen. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 52%. In der Nacht zum Montag kam es in der Langenstraße in Stolzenau zu einer Bedrohung gegenüber Polizeibeamten mittels einer Schreckschusswaffe. Ein 20-jähriger Stolzenauer öffnete mit einer Waffe in der Hand die Tür und zielte damit in Kopfhöhe der Beamten. Aufgrund des professionellen Einschreitens konnte es Schlimmeres verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die ungeladene Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann verblieb nach den polizeilichen Maßnahmen in der Wohnung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg fahren einen wichtigen Auswärtssieg ein. In Langenfeld gelingt den Nienburgerinnen ein 3:2-Sieg im Tiebreak. Dabei lag das Team von Trainer Thomas Plattner mit 2:0 in Front. Beim Coach überwiegt jedoch die Freude über die 2 Punkte. Ich freue mich eher über die 2 gewonnenen Punkte als den 1 verlorenen Punkt. Ich denke, das war so eine Mischung zwischen wir wollten mehr, wir haben Fans dabei gehabt, die uns unterstützen haben und wir haben besser aufgeschlagen. Und dadurch haben wir den Satz dann 15:10 gewonnen und somit 2 Punkte mitgenommen. Im Hinblick auf den Klassenerhalt in der dritten Liga ist dieser Erfolg lebenswichtig. Der VC steht momentan mit 21 Zählern auf dem 5. Tabellenplatz. 3 weitere Teams sind punktgleich, davon steht Langenfeld nun auf dem Abstiegsplatz. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.